kleiner bunter Hampelmann hat unten eine Schnur. Zieh ich an der Kordel, dann hüpft und tanzt er nur. Nach Aachen, über Kerpen und Düren, bitte einsteigen, Türen schließen selbst. Halt! Stehen bleiben! Das ist mein Auto! Stehen bleiben, die Stehende! Um Gottes Willen, mein Baby! Anhalten! Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Mein Baby! Haltet das Auto an! Albtraum von Petra Hammesfahr. Regie Christoph Pragua. Mutter? Ja, ich bin in der Küche. Ich habe uns einen Kaffee gemacht. Hast du noch Zeit für eine Tasse Kaffee? Oder bist du etwa sofort zum Bahnhof? Für eine Tasse reicht's noch. Der Zug kommt erst um kurz vor fünf und ich brauche nur 10 Minuten bis zum Bahnhof. Du kannst schon eingießen, ich ziehe mich nur noch schnell um. Ich will Nora ja nicht in Arbeitskleidung empfangen. Ich hatte mir den Empfang ohnehin etwas freundlicher vorgestellt. Hoffentlich lässt der Regen bald nach. Freust du dich denn? Naja, ich bin ziemlich nervös, aber vielleicht ist das ja nur die Freude, dass sie endlich heimkommt. Ich habe fast nicht mehr dran geglaubt, dass sie es schafft. Vor 2 Monaten sah es ja noch so aus, als ob sich ihr Zustand nie bessert. Ja, du hast dir einfach zu viele Sorgen gemacht. Hast du früher schon immer gemacht. Immer gleich so schwarz gesehen. Da konnte man dir 100-mal sagen, es wird wieder gut. Du hast es einfach nicht geglaubt. Naja, vielleicht hast du recht. Aber du hast es ja damals nicht erlebt. Es war wirklich schlimm. Ich darf gar nicht an die ersten Monate zurückdenken, kurz nach dem Unfall. Ich Trottel habe Nora auch noch Vorwürfe gemacht. Immer wieder habe ich ihr Leichtsinn vorgeworfen. Ich habe gar nicht begriffen, in welchem Zustand sie damals eigentlich war. Ja, nun ist es ja gut. Hast du ihr gesagt, dass ich hier bin? Natürlich. Und ich hatte den Eindruck, dass sie sich sogar darüber freut, dich zu sehen. Ich habe auch mit Noras Arzt gesprochen. Aha. Er hatte keine Einwände dagegen. Aha. Ich habe ein bisschen Angst. Die musst du nicht haben. Nora hat dir nie die Schuld am Unfall gegeben. Sie hat sich nur selbst von ihren Schuldgefühlen zerfressen lassen. Ja, es ist ja nur noch überstanden. Und ihr seid beide doch noch jung. Ihr werdet wieder ein Kind haben. Und wenn Nora erst Nora will nicht ein Kind, Mutter. Nora will ihr Kind. Und das kann sie nicht mehr haben. Vielleicht wäre das alles für Nora leichter zu ertragen gewesen, wenn sie selbst am Steuer gesessen hätte. Ein Kind nach einer Krankheit zu verlieren, das ist schlimm, aber es durch Leichtsinn und Sorglosigkeit zu verlieren, das war für Nora eine Katastrophe. Wir können nur hoffen, dass sie es irgendwann akzeptiert. Und ich habe ihr noch gesagt, das wäre nicht nötig. Sie hätte mir die Sachen doch auch mit der Post nachschicken können. So nötig brauchte ich die doch gar nicht. Ja, ich weiß, Mutter. Ich muss jetzt los. Und übrigens, wenn wir gleich kommen, denk dran, kein Wort über den Unfall, kein Wort über Kinder, keine Entschuldigung, nicht mal eine Andeutung. Am besten, du tust so, als würdest du Nora zum ersten Mal sehen, ja? Ja. Ich werde mir Mühe geben. Schnell, Sie müssen mir helfen. Man hat mir gerade am Bahnhof das Auto gestohlen. Jetzt beruhigen Sie sich, ja? Ganz ruhig. Setzen Sie sich erstmal hin. Und geht's Ihnen wieder? Lassen Sie sich ruhig sein, ganz ruhig. Ihnen ist am Bahnhof das Auto gestohlen worden. Wann? Ich weiß nicht. Vor 10 Minuten etwa. Ich bin noch hinterhergelaufen, aber ich war nicht schnell genug. Dann bin ich gleich hierhergekommen. Was, ohne Mantel? Bei dem Wetter? Warum haben Sie nicht angerufen? Haben Sie kein Handy? Am Bahnhof sind noch Telefonzellen. Sie sind ja völlig durchnässt. Mein Mantel ist im Auto. Es ist alles im Auto. Mein Mantel, meine Tasche, mein...